Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wir werden nicht an diesen Koran glauben und auch nicht an das, was an Offenbarungen vor ihm da war. Könntest du nur sehen, wenn die Ungerechten vor ihren Herrn gestellt werden und untereinander die Worte wechseln. Diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten, wenn ihr nicht gewesen wäret, so wären wir wahrlich gläubig gewesen.